All right. Let's see if we can keep going. Okay, schauen wir, ob wir weitermachen können. So, I finished with the thought. Ich bin bei dem Gedanken stehen geblieben. That if the word doesn't lead you, dass wenn das Wort to the living word, dich nicht zu dem lebendigen Wort führt, then you are applying the written word wrong. Du das geschriebene Wort falsch anwendest. Now, is God really only good? Ist Gott wirklich nur gut? God is so much better than our human minds can comprehend. Gott ist so viel besser, als unser menschlicher Verstand begreifen kann. Listen to what I'm going to tell you now. Hör zu, was ich dir jetzt sagen werde. No human being, kein Mensch, has the capacity, hat die Fähigkeit, to exaggerate the goodness of God, die Güte Gottes zu übertreiben. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. No human being, kein Mensch, even has the capacity, hat die Fähigkeiten oder die Kapazität, to exaggerate the goodness of God, die Güte Gottes zu übertreiben. Because it doesn't matter how crazy you talk about how good God is, he's still better. Denn es spielt keine Rolle, wie toll du darüber sprichst, wie gut Gott ist, er ist immer noch besser. There are no words in the human vocabulary to really describe how good God is. Es gibt keine Worte im menschlichen Wortschatz, die wirklich beschreiben können, wie gut Gott ist. Twist the character of God. Man kann den Charakter Gottes verdrehen. You can pervert it. Man kann ihn verzerrt darstellen. Diluted. Man kann ihn verwässern. Can misrepresent it. Man kann ihn falsch darstellen. But it is a total impossibility to exaggerate the goodness of God. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Güte Gottes zu übertreiben. Look what I wrote down here for myself, for you. Schau, was ich hier für mich und für dich aufgeschrieben habe. Oftentimes we live in reaction to the devil and circumstances. Oftmals reagieren wir auf den Teufel und die Umstände. Instead of in response to the Father, because we doubt his goodness. Anstatt auf den Vater zu reagieren, weil wir an seiner Güte zweifeln. Do you understand what I'm telling you? Verstehst du, was ich sage? If you doubt the goodness of the Father, you're always trying to react to some devil somewhere. Wenn du an der Güte des Vaters zweifelst, versuchst du immer irgendwo auf einen Teufel zu reagieren. But if your heart comes to peace in the goodness of God. Aber wenn dein Herz in der Güte Gottes zur Ruhe kommt, in his nature, in his character, which is nothing but perfect, in seinem Wesen, in seinem Charakter, der nichts als perfekt ist, you are not going to be worried about the devil anymore. Machst du dir keine Sorgen mehr über den Teufel? Guys, let me explain something to you. Lasst mich euch etwas erklären. I was possibly the greatest expert on spiritual warfare in Austria. Ich war wahrscheinlich der größte Experte in Sachen geistlichem Kampf in Österreich. I want you to understand. Ich möchte, dass ihr das versteht. When I was 16 years old, als ich 16 Jahre alt war, I started to preach. Begann ich zu predigen. In public. Öffentlich. At 16. Mit 16 Jahren. So today I'm 63, so I do a little math. Heute bin ich 63, also rechne mal ein bisschen nach. That's 47 years ago. Das ist 47 Jahre her. So 47 years I have been preaching. Seit 47 Jahren predige ich also schon. And I was known in Austria as an expert on spiritual warfare. Und ich war in Österreich als Experte für geistlichen Kampf bekannt. At the time, I haven't lived in Austria now for 20 years. Damals, ich lebe schon seit 20 Jahren nicht mehr in Österreich. So I've left Austria 20 years ago. Ich habe Österreich vor 20 Jahren verlassen. Because I've lived in America for 10 years and now I've lived in Brazil for more than 10 years. Ich habe 10 Jahre in Amerika gelebt und jetzt lebe ich seit mehr als 10 Jahren in Brasilien. But I was one of the most known Christian names in my country. Aber ich war einer der bekanntesten christlichen Namen in meinem Land. And I had an incredible theology about spiritual warfare. Und ich hatte eine großartige Theologie darüber, wie man den geistlichen Kampf führt. 30 years ago. Damals vor 30 Jahren. But that was not biblically correct. Aber das war nicht biblisch korrekt. Because my focus was much more on the devil than on the goodness of God. Denn mein Fokus lag viel mehr auf dem Teufel als auf der Güte Gottes. And I could tell you lots of stories. Und ich könnte euch eine Menge Geschichten erzählen. But you can't base your theology on a story, never. Aber man darf seine Theologie nicht auf einer Geschichte aufbauen, niemals. Once my heart understood how amazing God is, sobald mein Herz verstand, wie fantastisch Gott ist, Jesus did a perfect work for us on the cross, und dass Jesus für uns am Kreuz ein perfektes Werk vollbracht hat, the war was over. War der Kampf vorbei. Why would you fight a defeated devil when you can trust the most perfect father in heaven? Warum sollte man gegen einen besiegten Teufel kämpfen, wenn man dem perfektesten Vater im Himmel vertrauen kann? Denk mal nach. It is such a strategy of the devil to get the focus off of the goodness of God. Es ist eine Strategie des Teufels, den Fokus von der Güte Gottes wegzulenken. Do you really think? Denkst du wirklich? That a little boy is worried about the dog? Dass ein kleiner Junge sich Sorgen um den Hund macht? If the little boy or the little child is in the arms of the most incredible powerful dad. Wenn der kleine Junge oder das kleine Kind in den Armen des unfassbar mächtigen und unfassbar tollen Vaters ist. Of course not. Natürlich nicht. The little child feels safe in the arms of a good loving parent. Das kleine Kind fühlt sich in den Armen eines guten liebevollen Elternteils sicher. This is why once a heart understand how amazing God is and how deeply he cares about us. Deshalb, sobald unser Herz versteht, wie erstaunlich Gott ist und wie sehr er sich um uns sorgt. We don't have to react anymore to circumstances, to the devil or to any of this stuff. Müssen wir nicht mehr auf die Umstände, auf den Teufel oder auf irgendetwas dergleichen reagieren. Denkt einfach mal an Jesus. And I've told you that already this morning. Ich habe es euch schon heute Morgen gesagt. He wasn't stressed when his treasurer stole the money. Jesus war nicht gestresst, als sein Schatzmeister das Geld stahl. And if you think that Jesus is a picture of God, God isn't stressed what people do to him. Und wenn du daran denkst, dass Jesus da ein Abbild Gottes ist, dann ist Gott davon, was Menschen ihm antun oder mit ihm machen, nicht gestresst. You know, I've prayed for thousands of people all over the world. Ich habe für Tausende von Menschen auf der ganzen Welt gebetet. I've sat and talked to thousands of people listening to their problems. Und ich habe mit Tausenden von Menschen gesessen und gesprochen und mir ihre Probleme angehört. One of my favorite things when I talk to people. Wenn ich mit Menschen spreche, ist eines meiner liebsten Dinge, is to see religious Christians, wenn ich sehe, wie religiöse Christen come to such a point in their lives, an einen Punkt in ihrem Leben kommen, where they get so angry at God that they cuss at him. Wo sie so wütend auf Gott werden, dass sie ihn beschimpfen. Honestly, it's one of my favorite parts. Ernsthaft, das ist eine meiner Lieblingsszenen. God, effing God, effing God, and I think, finally. Gott, Gott, dieser Gott. Und ich denke, endlich. Finally, they let everything that's inside of them out. Endlich lassen sie alles raus, was in ihnen vorgeht. I was religious, I was very stressed about situations like this. Als ich noch religiös war, war ich in solchen Situationen ziemlich gestresst. But now that I know God so well, I know God's having a lot of fun. Doch jetzt, wo ich Gott so gut kenne, weiß ich, dass er eine Menge Spaß hat. Why? Warum? Because God loves it when people relate to him from their heart to his heart. Weil Gott es liebt, wenn Menschen von ihrem Herzen zu seinem Herzen in Beziehung treten. And if people are disappointed, are frustrated, are angry and they let that out, God says, thank you. Und wenn Menschen enttäuscht, frustriert oder wütend sind und es rauslassen, sagt Gott, danke. Now that you are real with me, we can start to build a relationship. Jetzt, wo du mir gegenüber ehrlich und echt bist, können wir anfangen, eine Beziehung aufzubauen. A heart-to-heart relationship with somebody who is never honest and opens the heart. Wie willst du eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit jemandem aufbauen, der nie ehrlich ist und sein Herz nie öffnet? Do you know? Weißt du? I believe. Ich glaube. That should Jesus come into the flesh today, dass wenn Jesus heute in Fleisch und Blut käme, he really be the Jesus that he was when he walked the earth, und wirklich der Jesus sein würde, der er war, als er auf der Erde wandelte, I believe most evangelical churches would throw him out. Ich glaube, die meisten evangelikalen Gemeinden würden ihn rauswerfen. Tell the servants, hey, get that guy out, get that guy out, he's disturbing our meeting. Sie würden den Ordnern sagen, schmeiß den Kerl raus, er stört unsere Versammlung. You know, we all say we love Jesus. Wir alle sagen, dass wir Jesus lieben. But usually we love the Jesus that we've made for ourselves. Aber normalerweise lieben wir den Jesus, den wir uns selbst geschaffen haben. The Jesus that is exactly the way we like. Den Jesus, der genauso ist, wie wir ihn haben wollen. But you can't make your own Jesus. Aber du kannst dir nicht deinen eigenen Jesus machen. Jesus ist Jesus. So if you really look how Jesus was. Schau dir mal richtig an, wie Jesus war. I mean, you imagine. Stell dir mal vor. That Jesus comes to visit here this Bible school today. Dass Jesus heute hier in die Bibelschule zu Besuch kommt. I mean, they called Jesus a wine bibber and a glutton. Sie nannten Jesus einen Weinsäufer und Vielfraß. That was the reputation that Jesus had. Das war der Ruf, den Jesus hatte. Because he was always hanging out with the bad people at parties. Er war immer mit den schlechten Leuten auf Partys und hängte mit ihnen ab. Always. Immer. The first miracle he did, he made more wine than anybody needs. Das erste Wunder, das er tat, war, dass er mehr Wein machte, als irgendjemand brauchte. And he made such good wine that they were shocked. Und er machte einen so guten Wein, dass sie schockiert waren. Like, and Jesus is the image of God. Jesus ist das Ebenbild Gottes. God wants you to have a lot of good wine. Gott will also, dass du eine Menge guten Wein hast. Well, nun, listen. I get my image from God through Jesus. Hör zu, ich erhalte mein Bild von Gott anhand von Jesus. You can never find anywhere in the Gospels. Du kannst nirgendwo in den Evangelien finden, Jesus turned water into Coke. Dass Jesus Wasser in Cola verwandelt hat. Maybe you should read the Gospels more, Daniel. Vielleicht solltest du die Evangelien mehr lesen, Daniel. Did Anna say that? Hat Anna das gesagt? Anna said we should do greater works than Jesus. So he's. Hat Anna das gesagt? Anna sagte, wir sollten größere Werke tun als Jesus. Er wird also Wasser in Cola verwandeln. Okay, das ist also die nächste Stufe, richtig? But think. Aber denk nach. Jesus walks in the meeting like this. Jesus kommt zu einem Treffen wie diesem hier. And he's a single man. Er ist alleinstehend. But he comes in with a prostitute. Aber er kommt mit einer Prostituierten rein. Everybody knows she's a prostitute. Jeder weiß, dass sie eine Prostituierte ist. He doesn't come in nice. Er kommt nicht gerade freundlich herein. Hello. Hallo, ich bin Jesus. Schön, dich kennenzulernen. What's your name? Wie heißt du? Okay. Where can I sit? Okay, wo kann ich mich hinsetzen? No, he doesn't do that. Nein, das macht er nicht. The prostitute doesn't leave him. Denn die Prostituierte verlässt ihn nicht. You know, he comes in like this. Weißt du, er kommt so herein. Who is that? Who's that woman? Wer ist diese Frau? Oh, she's the prostitute of the town. Oh, sie ist eine stadtbekannte Prostituierte. What are you doing with her in the meeting? Was machst du hier mit ihr bei dieser Versammlung? Well, she doesn't stop kissing me. Nun, sie hört nicht auf, mich zu küssen. You were at Bible school. Du bist in der Bibelschule. Well, what am I gonna do? She doesn't stop kissing me. Was soll ich denn machen? Sie hört nicht auf, mich zu küssen. What is she doing? Was macht sie denn? Well, she's crying hysterically. Nun, sie weint hysterisch. Well, why is she doing this? Und warum macht sie das? Because I love her so much. Weil ich sie so sehr liebe. You love who so much? Wen liebst du so sehr? The whore? Die Hure? Jesus literally said. Jesus hat wörtlich gesagt. That she is in love with him because he's been so kind to her. Dass sie in ihn verliebt ist, weil er so liebevoll zu ihr gewesen ist. And he's doing that in a religious meeting. Das sagt er in einer religiösen Versammlung. At the house of a guy called Simon. Im Haus eines Mannes namens Simon. Judge Jesus. Der Jesus verurteilt. If he would be a prophet, wenn er ein Prophet wäre, would know what kind of woman she is. Wüsste er, was für eine Frau sie ist. You know, the problem was Jesus knew it, he enjoyed it. Das Problem war, dass Jesus es wusste und es genoss. That's the problem. Das ist das Problem. It's a problem for religious people. Es ist ein Problem für religiöse Menschen. Jesus was so happy that a prostitute found forgiveness and now she was expressing this love. Jesus war so glücklich, dass eine Prostituierte Vergebung fand und nun diese Liebe zum Ausdruck brachte. See, most evangelical Christians would throw that kind of a Jesus out. Die meisten evangelikalen Christen würden solch einen Jesus rauswerfen. Do you know why? Weißt du warum? Because we don't know how good God is. Weil wir nicht wissen, wie gut Gott ist. Always insist on our God is religious. Wir bestehen immer darauf, dass unser Gott religiös ist. God is not religious whatsoever. Gott ist aber überhaupt nicht religiös. He cares for the most broken people. Gott kümmert sich zutiefst um die kaputtesten, am meisten gebrochenen Menschen. God showed through Jesus how much he cares for the outcasts, for the rejected and for the hopeless. Gott hat durch Jesus gezeigt, wie sehr er sich um die Ausgestoßenen, die Verworfenen und die Hoffnungslosen kümmert. You know, I've shown you a dramatic picture, but that's actually what really happened. Ich habe dir ein dramatisches Bild vor Augen geführt, aber genau das ist wirklich passiert. She was crying so much, the Bible says she was washing his feet. With tears. That's a lot of tears, people. In der Bibel steht, sie weint so sehr, dass sie seine Füße mit Tränen wusch. Das sind eine Menge Tränen, Leute. And then when she was done, she was drying his feet. That's a very caressing act. Als sie damit fertig war, trocknete sie seine Füße. Das ist ein sehr zärtlicher Akt. And she wasn't the nice lady that was raised in a Christian home. She was a prostitute. Und sie war nicht die nette Dame, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen war. Sie war eine Prostituierte. We have decided to start a ranking among prostitutes in the city that I live. Wir haben beschlossen, in der Stadt, in der ich wohne, eine Arbeit unter Prostituierten zu beginnen. And most or lots of these prostitutes in my city are teenage girls. Die meisten oder viele der Prostituierten in meiner Stadt sind Mädchen im Teenageralter. Some of them very young. Einige von ihnen sind sehr jung. So we already have a team together. Wir haben also schon ein Team zusammen. And we are working on providing housing for them. Wir arbeiten daran, Unterkünfte für sie bereitzustellen. And we are trying to learn as much as we can. Wir versuchen auch so viel wie möglich zu lernen. So a few weeks ago I had a video call with a guy who has worked among prostitutes for almost 20 years. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Videotelefonat mit einem Mann, der seit fast 20 Jahren unter Prostituierten arbeitet. In another city about, I don't know, 10 hours away from us maybe? In einer anderen Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht 10 Stunden von uns entfernt. Cool. So maybe a 10-hour drive from us. Also vielleicht 10 Stunden Fahrt von uns entfernt. You know what the guy told me? Weißt du, was der Mann mir gesagt hat? He said, don't go out there and talk to them about God. Er sagte, geht nicht raus und sprecht mit ihnen über Gott. He said to me that 80% of the prostitutes here in our city have been raised in Christian homes. Er sagte, dass 80% der Prostituierten hier in unserer Stadt in christlichen Familien aufgewachsen sind. 80%. Don't go out there and talk to them about God. Er sagte, geht nicht da raus und sprecht mit ihnen über Gott. He said, you just go out and love them. Er sagt, geht einfach zu ihnen und liebt sie. That's the only thing you need to do. Das ist das Einzige, was ihr tun müsst. Just go there week after week, night after night and just love these girls. Geht einfach hin, Woche für Woche, Abend für Abend und liebt diese Mädchen einfach. When I heard that, it tore my heart. Als ich das hörte, zerriss es mir das Herz. Why? Warum? Because if 80% of those girls were raised in Christian home. Wenn 80% dieser Mädchen in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind. That means 80% of these girls were never told the truth about God. Bedeutet dies, dass 80% dieser Mädchen nie die Wahrheit über Gott gesagt wurde? God is good, only good, and nothing but good. Dass Gott gut ist, nur gut und nichts als gut ist. Man hat ihnen nie die Wahrheit gesagt. They've been told religion. Man hat ihnen Religion beigebracht. They lived with a twisted, perverted image of God. Sie lebten mit einem verdrehten, pervertierten Bild von Gott. They were told lies about the character of God. Man erzählte ihnen Lügen über den Charakter Gottes. Their hearts were probably filled with Old Testament Bible verses that showed an angry God. Ihre Herzen wurden mit Bibelversen aus dem Alten Testament gefüllt, die einen zornigen Gott zeigten. Do you know what this guy told me? Weißt du, was dieser Mann mir erzählt hat? Reinhard, for many years, er sagte, Reinhard, viele Jahre lang we've gone out there and loved on a transvestite. Sind wir da rausgegangen und haben einen Transvestiten geliebt. And this guy said, Reinhard, we just loved him. We didn't care about give your life to Jesus, pray this sinner's prayer. All we wanted to do is love him. Und dieser Mann sagte, Reinhard, wir haben ihn einfach geliebt. Es ging uns nicht darum, gib dein Leben Jesus, bete dieses Gebet. Alles, was wir wollten, war ihn zu lieben. Year after year after year. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Last week we baptized him. Er sagte, letzte Woche haben wir ihn getauft. He said he's the owner of 3 prostitute houses. Er sagte, dieser ist der Besitzer von 3 Prostituiertenhäusern. And last week we baptized him and now he's finding a way what to do with these prostitute houses. Letzte Woche haben wir ihn getauft und jetzt sucht er nach einem Weg, was er mit diesen Prostituiertenhäusern machen kann. I've seen little children in one of those prostitute houses, a little child in one of those prostitute houses. In einem dieser Prostituiertenhäuser habe ich ein kleines Kind gesehen. A little girl, she looked about the age of your girl, maybe a little bit younger. Ein kleines Mädchen, das ungefähr so alt aussah wie dein Mädchen, vielleicht ein bisschen jünger. Imagine what hope that little girl has. Du kannst dir sicher vorstellen, welche Hoffnung dieses kleine Mädchen hat. How are we gonna reach a broken world if you're not totally sure that God is good and nothing but good and nothing but good? Wie sollen wir eine kaputte Welt erreichen, wenn du dir nicht völlig sicher bist, dass Gott gut ist und nichts als gut und nichts als gut ist? I challenged my team. Ich habe mein Team herausgefordert. What I asked them shocked everybody and might shock you too. Was ich fragte, schockierte alle. Es könnte auch dich schockieren. Here's the question I asked them. Ich habe sie Folgendes gefragt. Are we willing to provide, to find a way to take care of their little kids so that the mom can go to work as a prostitute? Sind wir bereit, einen Weg zu finden, uns um ihren kleinen Kinder zu kümmern, damit die Mutter als Prostituierte arbeiten gehen kann? That's a shocking thought, isn't it? Das ist ein schockierender Gedanke, nicht wahr? What? I'm gonna take care of a 3-year-old girl so the mom can go to work in peace, meaning she can work as a prostitute in peace? Was? Ich soll mich um ein 3-jähriges Mädchen kümmern, damit die Mutter in Ruhe arbeiten gehen kann? Was bedeutet, dass sie in Ruhe als Prostituierte arbeiten kann? Yes. Ja. But God hates prostitution. Aber Gott hasst Prostitution. Why does he? Warum hasst er sie? Because he loves the girls who have to do that because they're so broken. Weil er die Mädchen liebt, die das tun müssen, weil sie so kaputt sind. That's why he hates. Deshalb hasst er sie. If I can save a little child. Wenn ich ein kleines Kind retten kann. But doing something so crazy to take care of it while the mom goes to the prostitute, who knows if this doesn't conquer the heart of the mom too. Indem ich etwas so Verrücktes tue, mich um es kümmere, während die Mutter als Prostituierte arbeitet, wer weiß, ob das nicht auch das Herz der Mutter erobert. If we want to be the answer for this dying world, we have to represent the goodness of God in a very radical way. Wenn wir die Antwort für diese sterbende Welt sein wollen, müssen wir die Güte Gottes auf eine sehr radikale Weise repräsentieren. We have to become so convinced about God's amazing kind character. Wir müssen so sehr von Gottes fantastischem, gütigen Charakter überzeugt sein. Willing to go to extremes that confront our own religious thinking. Dass wir bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen und unser eigenes religiöses Denken zu konfrontieren. Just to show the world how good God really is. Nur um der Welt zu zeigen, wie gut Gott wirklich ist. Do you know, this world is getting more confused by the day. Diese Welt wird von Tag zu Tag verwirrter und noch mehr durcheinander. I said to God. Ich sagte zu Gott. I said, Lord, I want to have such a strong faith. Ich sagte, Herr, ich möchte einen so starken Glauben haben, people who had a sex change, dass ich für Menschen bete, die eine Geschlechtsumwandlung hatten, and by faith their operation is reversed. Und durch den Glauben ihre Operation rückgängig gemacht wird. Don't you think that this is what God would want to do? Meinst du nicht, dass Gott das möchte? So 2 months ago, vor 2 Monaten, in fact exactly 2 months ago, also vor genau 2 Monaten, I'm in Switzerland and I'm preaching at a conference. War ich in der Schweiz und hielt eine Predigt bei einer Konferenz. And as I get on the stage, the Lord said to me, don't preach what you've prepared. Und als ich die Bühne betrat, sagte der Herr zu mir, predige nicht, was du vorbereitet hast. Just get up there, open your mouth and just let it go. Geh einfach darauf, öffne deinen Mund und lass es einfach fließen. So I was teaching on the lifestyle of faith. So lehrte ich über den Lebensstil des Glaubens. And in the middle of the teaching, I said this statement. Und mitten im Lehren sagte ich diese Aussage. I said, I've told the Lord. Ich sagte, ich habe dem Herrn gesagt. I want to live by such a radical faith. Ich will einen so radikalen Glauben leben. That I can pray for people who had a sex change through surgery and it's going to be reversed. Dass ich für Menschen beten kann, die eine Geschlechtsumwandlung durch eine Operation hatten und diese wieder rückgängig gemacht wird. That night at the end of the conference, an diesem Abend am Ende der Konferenz, a person came to me. Kam jemand zu mir. And this person said to me, und diese Person sagte zu mir, Reinhard, I've never been able to talk to anybody about this. Reinhard, ich habe noch nie mit jemandem darüber sprechen können. But I was so impacted by you. Aber du hast mich so beeindruckt. She, he, whatever said. Sie, er, was auch immer sagte. 11 years ago I had a sex change. Vor 11 Jahren hatte ich eine Geschlechtsumwandlung. I had my breast removed. Ich habe mir die Brüste entfernen lassen. And this person now was talking with a low male voice. Und diese Person, mit der ich sprach, hatte eine tiefe männliche Stimme. And then this person said, dann sagte diese Person, 2 years ago, vor 2 Jahren, I met Jesus. Habe ich Jesus kennengelernt. And God said to me, und Gott sagte zu mir, I have not created you as my son, I've created you as my daughter. Ich habe dich nicht als meinen Sohn erschaffen, sondern als meine Tochter. She said, but what do I do now? Sie sagte, aber was soll ich jetzt tun? I've had surgery, I have no breast. Ich bin operiert worden und habe keine Brüste mehr. She said, every day I have to shave. Sie sagte, ich muss mich jeden Tag rasieren. I looked into her eyes. Ich schaute ihr in die Augen. I said, I believe that you're going to have breasts again. The beard's going to stop growing and you're going to speak with a nice female voice. Und sagte, ich glaube, dass du wieder Brüste haben wirst. Der Bart wird aufhören zu wachsen und du wirst mit einer schönen weiblichen Stimme sprechen. And I prayed for her. Und ich betete für sie. I haven't seen her since, so I don't know where she is, what happened. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, also weiß ich nicht, wo sie ist und was passiert ist. Aber ich sage dir eines. If you are not convinced of the goodness of God, you won't even consider having the faith to pray for a person like that. Wenn du nicht von der Güte Gottes überzeugt bist, wirst du nicht einmal auf die Idee kommen, für eine solche Person zu beten. The only thing you will think is, well, your fault, you messed up, serves you right, consequence of your choice. Das Einzige, was du denken wirst, ist, du bist schuld, du hast Mist gebaut, das geschieht dir recht, das ist die Folge deiner Entscheidung. This world is getting so confused. Diese Welt wird so durcheinander. It's getting so confused so fast. Sie kommt so schnell durcheinander. That it's only the goodness of God that can conquer this world. Dass nur die Güte Gottes diese Welt erobern kann. It's only the goodness of God. Nur die Güte Gottes. And how? Ja. How are we gonna share it if we don't believe it? Und wie sollen wir die Güte Gottes weitergeben, wenn wir nicht daran glauben? Unless your heart is convinced of the goodness of God, you will always be a bad representative of God. Wenn dein Herz nicht von der Güte Gottes überzeugt ist, wirst du immer ein schlechter Repräsentant Gottes sein. Wow, that was good. I need to say that again. Wow, das war gut. Ich muss das noch einmal sagen. Sometimes I surprise myself. Manchmal überrasche ich mich selbst. It's like, that can only be the Holy Spirit. I couldn't even think of something so good. Das kann nur der Heilige Geist sein. So etwas Gutes hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Also, danke, Heiliger Geist. Unless your heart is convinced of the goodness of God. Wenn dein Herz nicht von der Güte Gottes überzeugt ist, you will never be able to represent him well. Wirst du ihn nie gut repräsentieren können. But we need to represent God well. Aber wir müssen Gott gut repräsentieren. This is why we have to convince our hearts of the goodness of God. Deshalb müssen wir unser Herz von der Güte Gottes überzeugen. Do you know, and this is what I think is so beautiful. Das finde ich so schön. The beautiful thing is that. Das Schöne ist, if we really convince our hearts of how good God is. Wenn wir unsere Herzen wirklich davon überzeugen, wie gut Gott ist. Our lives will be so much better. Wird unser Leben so viel besser. And we will be great representatives of him. Und wir werden großartige Repräsentanten Gottes sein. See, I like to say it like this. Ich sage es gerne so. That my life is really good is really only the side effect. Dass mein Leben wirklich gut ist, ist eigentlich nur der Nebeneffekt. The effect is that the world can see how good God is. Der Effekt ist, dass die Welt sehen kann, wie gut Gott ist. And my wonderful life is just a side effect. That's not even my concern anymore. Mein wunderbares Leben ist dabei nur ein Nebeneffekt. Darum kümmere ich mich nicht mehr. Das ist nicht einmal mehr meine Angelegenheit. Our conviction of God's goodness must be so firmly established in our hearts. Unsere Überzeugung von der Güte Gottes muss so fest in unserem Herzen verankert sein, that any question that is unanswered, dass jede Frage, die unbeantwortet bleibt, will never undermine what we know about his goodness. Niemals das untergraben kann, was wir über Gottes Güte wissen. So in other words. Mit anderen Worten. Well, I have a whole bunch of unanswered questions. Wenn ich einen ganzen Haufen unbeantworteter Fragen habe, I cannot doubt the goodness of God because it's so firm in my heart. Kann ich nicht an der Güte Gottes zweifeln, weil sie so fest in meinem Herzen verankert ist. You know, there's something so beautiful about being sure of the good nature of God. Es ist etwas Wunderschönes daran, sich des guten Wesens Gottes sicher zu sein. And it's that unanswered questions don't bother you anymore. Und zwar, dass dich unbeantwortete Fragen nicht mehr beschäftigen. People whose hearts are not firmly established within the goodness of God. Menschen, deren Herzen nicht fest in der Güte Gottes verankert sind, they are so easily thrown by unanswered questions. Werden so leicht durch unbeantwortete Fragen aus der Bahn geworfen. Why did this miracle not happen? Warum ist dieses Wunder nicht geschehen? Why did this take place? Warum ist das passiert? And then they are thrown off by a question that has not been answered. Und dann werden sie durch eine nicht beantwortete Frage aus der Bahn geworfen. But if you're totally sure in your heart that there's a God that's so good and there's nothing in him that's not perfectly good. Aber wenn du dir in deinem Herzen ganz sicher bist, dass es einen Gott gibt, der so gut ist und dem es nichts gibt, was nicht vollkommen gut ist, dann kannst du unbeantwortete Fragen getrost ruhen lassen. Sie beschäftigen dich nicht mehr. So we've got to come to this place. Wir müssen also an diesen Punkt kommen. The challenges of life will never question the goodness of God. Dass die Herausforderungen des Lebens niemals die Güte Gottes in Frage stellen können. Think what Jesus has said in the very beginning of the Lord's Prayer. Denk daran, was Jesus ganz am Anfang des Vaterunsers gesagt hat. He made this statement that has confused a lot of people. Er machte eine Aussage, die viele Menschen verwirrt hat. He said, we should say, Father, deliver us from the evil. Er sagte, wir sollen sagen, Vater, erlöse uns von dem Bösen. You know, it's interesting that in the Greek, that word evil, it comes from a root word that means pain or poor. Es ist interessant, dass das Wort Böse im Griechischen von einem Wortstamm stammt, der Schmerz oder Armut bedeutet. Jesus said in the very beginning. Jesus sagte ganz am Anfang. That God does not want us to experience evil. He doesn't want us to experience poverty, pain. Dass Gott nicht will, dass wir das Böse erleben. Er will nicht, dass wir Armut und Schmerz erleben. Christians still have a theology where they believe God is the author of pain. Und Christen haben immer noch diese Theologie, wonach sie glauben, dass Gott der Urheber des Schmerzes ist. God is not the author of pain. Gott ist nicht der Urheber des Schmerzes. There was absolutely nothing in the Garden of Eden that caused pain or suffering to Adam and Eve. Nothing. Im Garten Eden gab es absolut nichts, was Adam und Eva Schmerzen oder Leid verursacht hätte. Nichts. God created us for pleasure, not for pain. Gott hat uns für die Freude geschaffen, nicht für den Schmerz. But this perverted, twisted religious thinking. Aber dieses pervertierte, verdrehte religiöse Denken has always made God the author of pain. Macht Gott seit jeher zum Verursacher von Schmerzen. Just think with me. Denk mal mit mir nach. What was the very first sermon Jesus ever preached? Was war die allererste Predigt, die Jesus je gehalten hat? Remember. Denke daran. Jesus is the perfect representation of God the Father. Jesus ist das perfekte Abbild von Gott dem Vater. The first sermon Jesus ever preached was Luke chapter 4. Die erste Predigt, die Jesus je gehalten hat, war Lukas Kapitel 4. And there he takes the scroll of Isaiah and he reads from chapter 61. Dann nimmt er die Schriftrolle von Jesaja und liest aus Kapitel 61. How does Jesus even start his ministry? Wie beginnt Jesus überhaupt seinen Dienst? Started like this. Er beginnt folgendermaßen. The Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. And he has anointed me. Er hat mich gesalbt. Um was zu tun? To preach what? Was zu predigen? To preach good news to the poor. Den Armen eine gute Nachricht zu verkünden. The very first things he ever said. Das ist das allererste, was er sagte. So what is good news to the poor? Was ist also eine gute Nachricht für die Armen? Hey, listen, guys. Hört zu, Leute. You're gonna go to heaven. Eines Tages kommt ihr in den Himmel. It's going to be soon because you're gonna keep starving. Es wird bald soweit sein, denn ihr werdet weiter hungern. Is that good news? Ist das eine gute Nachricht? It's so cute when Debbie lacht. Es ist so süß, wenn Debbie lacht. I mean, for some of us it would be good news not to eat for a while. Für einige von uns wäre es eine gute Nachricht, eine Weile nicht zu essen. I know, but that's your problem. Ich weiß, aber das ist dein Problem. I was talking to Daniel, not to you. Ich habe zu Daniel gesprochen, nicht zu dir. But think. Aber denk mal nach. What is good news to the poor? Was ist eine gute Nachricht für die Armen? To keep living in poverty? Weiterhin in Armut zu leben? Don't know how to pay your bills? Nicht zu wissen, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst? Go to bed worrying every night? Jeden Abend voller Sorgen ins Bett zu gehen? How are you gonna make it through tomorrow? Wie soll ich den morgigen Tag überstehen? No good news. Das ist keine gute Nachricht. The only good news to the poor is that poverty is over. Die einzig gute Nachricht für die Armen ist, dass die Armut vorbei ist. That's the only good news to the poor. Das ist die einzig gute Nachricht für die Armen. So Jesus said. Jesus sagte also. Guys, let me tell you what I've come for. Leute, ich will euch sagen, warum ich gekommen bin. I've come to deliver you from three evils. Ich bin gekommen, um euch von drei Übeln zu befreien. What are the three great evils that God does not like? Welches sind die drei großen Übel, die Gott nicht mag? Armut, sickness, Krankheit and sin. Und Sünde. I can prove you throughout the whole Bible, God hates those three. Ich kann es in der ganzen Bibel beweisen, dass Gott diese drei Dinge hasst. And Jesus said in the very first sermon that he came to deliver his people from those three. Und Jesus sagte gleich in seiner ersten Predigt, dass er gekommen ist, um sein Volk von diesen drei Übeln zu befreien. Good news to the poor. Eine gute Nachricht für die Armen. He healed those who were brokenhearted, gave blind to the sight. Er heilte die, die zerbrochenen Herzens waren und gab den Blinden das Augenlicht. I said he gave blind to the sight. Ich sagte, er gab den Sehenden Blindheit. Das ist in Ordnung. Ich habe es richtig gesagt. Look, give me my box, please. Schau. Schau, gib mir meine Dose. Kannst du sie öffnen? Ja, bitte. I obviously need something to help me preach better. Ich brauche offensichtlich etwas, das mir hilft, besser zu predigen. Ich danke dir. Ich brauche etwas, das mir hilft, die Menschen besser zu lehren. Ansonsten machen wir die sehenden Menschen blind. Das ist nicht sehr gut. You can give one to Roman. Do you like this, Roman? Du kannst Roman eins geben. Gefällt dir das, Roman? It's very good. Es ist sehr gut. Gib der Danke auch eins. No, she doesn't want it. Nein, sie will es nicht. All right, now the seeing people won't get blind, the blind people will get to see. Na gut, jetzt werden die sehenden Menschen nicht mehr blind. Die Blinden werden sehend. Yes, Daniel, feel free to do communion. Ja, Daniel, fühl dich frei, das Abendmahl zu feiern. Er soll es austeilen. Gib Wladimir auch eins. Ja, he sowed, he needs to reap. Er hat gesät, er muss jetzt ernten. Okay, so look. Okay, schau mal. Yeah, I hope this doesn't offend you. Ich hoffe, das beleidigt dich nicht. If it offended you, I will give you a free copy of my book Heart. Wenn es dich beleidigt, gebe ich dir ein gratis Exemplar meines Buches Das Herz. Or maybe a free copy of the book The Power to Forgive. Oder vielleicht ein gratis Exemplar des Buches Die Kraft zu vergeben. Might be better for you. Das wäre vielleicht besser für dich. But look. Aber schau. So in the first sermon Jesus said that he will set his people free from three things. In der ersten Predigt sagte Jesus also, dass er sein Volk von drei Dingen befreien wird. Poverty? Armut? Sickness? Krankheit? And the slavery of sin. Und der Sklaverei der Sünde. Because they were captive to the power of sin. Denn sie waren gefangen in der Macht der Sünde. This is showing the heart of God so clearly. Das zeigt das Herz Gottes ganz deutlich. A good God doesn't like poverty, doesn't like sin and doesn't like sickness. Ein guter Gott mag keine Armut, keine Sünde und keine Krankheit. Look. Schau. If Jesus said, wenn Jesus sagt, that a heart's cry must be that God delivers us from evil, dass der Schrei unseres Herzens sein muss, dass Gott uns vom Bösen befreit. And the word evil in its root in the Greek has the word pain and poverty. Und das Wort Böse hat im Griechischen in seiner Wurzel das Wort Schmerz und Armut. Then how dare we attribute God sickness, poverty or pain? Wie können wir es wagen, Krankheit, Armut oder Schmerz Gott zuzuschreiben? God has nothing to do with evil people. Gott hat nichts mit dem Bösen zu tun, Leute. The moment Jesus says, in dem Moment, in dem Jesus sagt, I want you to be delivered from evil, shows that the Father has nothing to do with evil. Der Vater will, dass ihr vom Bösen befreit werdet, zeigt, dass der Vater nichts mit dem Bösen zu tun hat. And I really don't care how many Old Testament Bible verses you give me that prove that God wants his people to be sick. Und es ist mir wirklich egal, wie viele Bibelverse des Alten Testaments du mir zitierst, die beweisen, dass Gott will, dass sein Volk krank ist. Chosen that my only, absolutely only way I get to figure out God is through Jesus. Ich habe mich dafür entschieden, dass mein einziger, absolut einziger Weg, Gott zu verstehen, durch Jesus ist. And you can actually find him all over the Old Testament anyhow. Und du findest ihn sowieso überall im Alten Testament. I mean, Yahweh Rapha shows that God doesn't like sickness people. Ich meine, Yahweh Rapha zeigt, dass Gott keine Krankheiten mag. It's like, it's all over the Bible, the goodness of God. Die Güte Gottes ist überall in der Bibel zu finden. It is for me so sad to see how Christians attribute these terrible things to God. Es ist für mich so traurig zu sehen, wie Christen diese schrecklichen Dinge Gott zuschreiben. Can you imagine? Stell dir mal vor. If we Christians would live free from poverty, from sin and from sickness. Wenn wir Christen frei von Armut, von Sünde und von Krankheit leben würden. And also free from the love of money. Und auch frei von der Liebe zum Geld. What a perfect representation of God we could be to this world. Welch ein perfektes Abbild Gottes könnten wir für diese Welt sein? Can you imagine? Stell dir das mal vor. Guys, I tell you what, I have a dream in my heart to see every Christian in the world a millionaire who doesn't love money. Leute, ich sage euch was, ich habe einen Traum in meinem Herzen, jeden Christen auf der Welt als Millionär zu sehen, der das Geld nicht liebt. It's a passion in my heart since 12th of January 2014. Das ist eine Leidenschaft, die ich seit dem 12. Januar 2014 in meinem Herzen trage. You too. Ihr beiden. At 6:32 a.m. Seit 6.23 Uhr. Nein, um 6.23 Uhr. It's written in my prophetic diary. So steht es in meinem prophetischen Tagebuch. Those two always pick on me when they're together. Die beiden hacken immer auf mir rum, wenn sie zusammen sind. You should put Anna between the two of them. Vielleicht sollten wir Anna zwischen die beiden setzen. Debbie and Daniel are so close, it's sometimes It's a fine line between being scary and exciting. Debbie und Daniel stehen sich so nahe, das ist manchmal einfach, es ist ein schmaler Grat, es ist beängstigend und aufregend. But you know, on that day, aber weißt du, an diesem Tag, I had an encounter with God and he spoke to me for 56 minutes. Hatte ich eine Begegnung mit Gott und er sprach 56 Minuten lang zu mir. And he made it very clear to me how much he hates poverty. Und machte mir sehr deutlich, wie sehr Armut hasst. So can you imagine if we are passionately in love with God? Stell dir also vor, dass wir leidenschaftlich in Gott verliebt sind. We absolutely reject sin, sickness and poverty. Und Sünde, Krankheit und Armut absolut ablehnen. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. Life without sin, sickness and poverty apart from intimacy with God is actually really bad. Ein Leben ohne Sünde, Krankheit und Armut, ohne Intimität mit Gott, ist eigentlich ganz schlecht. I love you, Daniel, guess. What? Ich liebe es, wie Daniel sich fragt, was? Okay, I should let you figure that one out, Daniel. Okay, ich sollte dich das mal herausfinden lassen, Daniel. Life without sin, poverty and sickness, apart from intimacy with God, is actually bad. Ein Leben ohne Sünde, Armut und Krankheit, losgelöst von der Intimität mit Gott, ist wirklich schlecht. Because it will first of all make you self-righteous. Denn es macht dich erstens selbstgerecht. Secondly, self-focused and narcissistic. Zweitens selbstbezogen und narzisstisch. And thirdly, consumed by the love of money. Und drittens wirst du von der Liebe zum Geld verzehrt. That's pretty bad for you. Das ist ziemlich schlecht für dich. So, this is why how we need to live in intimacy with a God that is very good. Deshalb müssen wir in Intimität mit einem Gott leben, der sehr gut ist. And understand, it's his goodness that set us free from sickness, from poverty and from sin. Und verstehen, dass es seine Güte ist, die uns von Krankheit, Armut und Sünde befreit hat. It's his incredible, wonderful, kind nature. Es ist seine unfassbare, wunderbare und freundliche Natur. Let's ask a question. Stellen wir mal eine Frage. We all go through difficult things and circumstances in our lives. It's part of life. Wir alle machen in unserem Leben schwierige Dinge und Umstände mit. Das ist Teil des Lebens. So, how can we navigate well through difficult times? Wie können wir also gut durch schwierige Zeiten navigieren? See, Paul lived a life full of difficulties and yet he was one of the incredible, most incredible people. Paulus lebte ein Leben voller Schwierigkeiten und war trotzdem einer der unfassbarsten Menschen. You know, I was preaching at a conference in Germany just in September. Erst im September habe ich auf einer Konferenz in Deutschland gepredigt. I was teaching the first session of the conference. Und ich lehrte in der ersten Einheit der Konferenz on a verse in John chapter 16. Über einen Vers aus Johannes Kapitel 16. And the reason why I ich predigte das deshalb, it's because a voice woke me up in the middle of the night. Weil mich mitten in der Nacht eine Stimme geweckt hat. Non-stop saying the same thing. Sie sagte immer wieder dasselbe. In this world you will have tribulation. In this world you will have. In dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. In dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. And I couldn't stop that voice. Und ich konnte diese Stimme nicht stoppen. So I just got up. Also bin ich einfach aufgestanden. And then, of course I looked up that scripture which I knew is the last verse in John chapter 16. Dann schaute ich natürlich die Bibelstelle an, von der ich wusste, dass es der letzte Vers in Johannes Kapitel 16 ist. And it's interesting, it's a promise that Jesus gave to his disciples. Und es ist interessant, es ist ein Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. In dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. I think Jesus is really cool. Ich finde Jesus echt cool. Jesus spent 3.5 years with 12 guys. Jesus hat 3.5 Jahre mit 12 Jungs verbracht. Those three have given up everything to follow Jesus. Diese haben alles aufgegeben, um Jesus zu folgen. And in the end, Jesus disappoints them. Und am Ende enttäuscht Jesus sie. Because he doesn't do what they thought that he would do. Denn tut nicht das, was sie erwartet haben. Macht es nicht. Because they believed. Weil sie glaubten. Overthrow the Roman power that has enslaved them. Würde die römische Macht, die sie versklavt hat, stürzen. And would set up a literal kingdom. Und ein buchstäbliches Königreich aufrichten. And they could be in government with him. Und sie würden mit ihm regieren. We know that that's what they believed because Acts chapter 1 teaches that. Wir wissen, dass sie das glaubten, denn Apostelgeschichte Kapitel 1 lehrt das. So after 3.5 years. Nach 3.5 Jahren. Jesus says. Sagt Jesus. Guys, I need to talk to you. Jungs, ich muss mit euch sprechen. I'm leaving. Ich gehe weg. And I'm not taking you with me. Und ich nehme euch nicht mit. Ah, where are you going? Wo gehst du denn hin? Well, you can't come with me. Nun, ihr könnt nicht mitkommen. And then he gives them a promise. Und dann gibt er ihnen ein Versprechen. Before I'm leaving you, aber schaut, bevor ich euch verlasse, let me give you a promise. Gebe ich euch ein Versprechen. You're gonna have a lot of trouble, okay? Ihr werdet eine Menge Ärger haben, okay? Bye bye. Ciao, ciao. What a Jesus. Was für ein Jesus. In this world you will have tribulation. In dieser Welt werdet ihr Trübsal erleben. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Be of good cheer, rejoice, be happy. Er sagte, seid guten Mutes, freut euch, seid glücklich. Because I've already overcome this world. Denn ich habe diese Welt bereits überwunden. See, if your heart is established in the goodness of God, you're not worried about tribulation anymore. Wenn dein Herz auf die Güte Gottes ausgerichtet ist, brauchst du dir keine Sorgen mehr über Trübsal zu machen. All the tribulations in this world are not going to bother you anymore. All die Schwierigkeiten in dieser Welt werden dich nicht mehr stören. I tell you, they are part of life. Aber ich sage dir, sie sind Teil des Lebens. Some of us have more, others have less, but we all have our share of tribulation in this world. Manche von uns haben mehr, manche weniger, aber wir alle haben unseren Teil an Trübsal in dieser Welt. So how can we navigate well through difficult times? Wie können wir also gut durch schwierige Zeiten navigieren? Number one. Nummer 1. Guard your heart very carefully. Bewache dein Herz sehr sorgfältig. From the lie that God is not good and only good and perfectly good. Vor der Lüge, dass Gott nicht gut und nur gut und vollkommen gut ist. I'm giving you some very practical steps now how to navigate through difficult times. Ich gebe dir ein paar ganz praktische Schritte, wie du durch schwierige Zeiten navigieren kannst. Don't allow a thought in your heart that God might not be perfectly good. Don't do that. Erlaube deinem Herzen nicht zu denken, dass Gott nicht vollkommen gut sein könnte. Mach das nicht. Weißt du, was ich mache, wenn ich mein Herz beschützen muss? Not a lot of people know that. Nicht viele Menschen wissen das. You know, sometimes I get some news that are not good. Manchmal bekomme ich Nachrichten, die nicht besonders gut sind. And I have to guard my heart. Und das bringt mich dazu, mein Herz zu bewachen. It's coming to your ears. Diese Nachrichten kommen also in meine Ohren. And that's okay. Und das ist in Ordnung. The question is, do they come from your ears to your heart and that's where they find root? Die Frage ist nur, ob sie von meinen Ohren in mein Herz gelangen und sich dort festsetzen können. Oder tun sie das nicht? So here's what I do. Ich mache also Folgendes. When I get some really bad news that has the potential to really mess with my heart. Wenn ich eine wirklich schlechte Nachricht erhalte, die mein Herz durcheinander bringen könnte. I quickly start to imagine, because the heart has to do with imagination. Stelle ich mir schnell vor, denn das Herz hat etwas mit der Vorstellungskraft zu tun. I start to see my own heart in my imagination. Ich fange an, mein eigenes Herz in meiner Vorstellung zu sehen. I see this bad news trying to come in. Und dann sehe ich, wie diese schlechte Nachricht versucht, in mein Herz zu kommen. And then I build a very high wall. Dann baue ich eine sehr hohe Mauer. Build this wall around my heart and it goes very high. Ich baue diese Mauer um mein Herz und sie ist sehr hoch. I put a 380 Volt electric fence. Obendrauf stelle ich einen 380 Volt Elektrozaun. And then I put these razor blades on top of it. Dann lege ich noch diese Rasierklingen obendrauf. If you come near my heart, you're going to be shredded to pieces. Wenn du in die Nähe meines Herzens kämest, würdest du in Stücke zerfetzt werden. Genau das stelle ich mir vor. Du wirst keine Wurzel in meinen Gedanken und meinen Gefühlen schlagen. Das wirst du nicht. Mein Freund. In schwierigen Situationen. The devil can get you to doubt the goodness of God. Wenn der Teufel dich dazu bringen kann, an der Güte Gottes zu zweifeln. Incredible high possibility. Besteht eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, you're going to experience trouble instead of the goodness of God. Dass du statt der Güte Gottes Schwierigkeiten erleben wirst. You see, tribulation is not a problem as long as you keep believing in the goodness of God. Trübsal ist kein Problem, solange du weiterhin an die Güte Gottes glaubst. Because Jesus overcame them, you're going to navigate right through these difficult times and you're going to be fine. Weil Jesus sie bereits überwunden hat, wirst du durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen und es wird dir gut gehen. Don't guard your heart. Aber wenn du dein Herz nicht bewachst, if you open your heart and start to question the goodness of God, wenn du dein Herz öffnest und anfängst, die Güte Gottes in Frage zu stellen, an open opportunity to the devil to bring a huge mess to you. Gibst du dem Teufel die Möglichkeit, dich in ein großes Chaos zu stürzen. Look at the mess that happened in the Garden of Eden. Schau dir das Chaos an, das im Garten Eden geschah. Eve questioned how good God was. Weil Eva die Güte Gottes in Fragen stellte. So that's the first thing you do. Das ist also das Erste, was du tust. What helps me really, it just helps me so much. Weißt du, was mir wirklich hilft? Es hilft mir einfach so sehr. Difficult stuff happens, just say thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Wenn schwierige Dinge passieren, sage ich einfach danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. And that's my second point. Das ist mein zweiter Punkt. In difficult time, keep lifting up, magnifying, praising God instead of your circumstances. In schwierigen Zeiten solltest du immer wieder Gott loben und preisen und nicht die Umstände. Whatever you focus on will get your attention. Worauf du dich auch immer konzentrierst, wird deine Aufmerksamkeit bekommen. And whatever gets your attention will control your life. Und was deine Aufmerksamkeit bekommt, beherrscht auch dein Leben. It's this simple. So einfach ist das. So let's imagine you have some bad news or something tomorrow. Stell dir vor, du bekommst morgen eine schlechte Nachricht. If you focus on the bad news instead of the goodness of God, wenn du dich auf die schlechte Nachricht konzentrierst anstatt auf die Güte Gottes, the bad news is going to get your attention. Wird die schlechte Nachricht deine Aufmerksamkeit erregen. And once the bad news got your attention, it's the bad news that will control your life. Und sobald die schlechte Nachricht deine Aufmerksamkeit erregt hat, wird sie dein Leben bestimmen. So don't do that. Tu das also nicht. Paul gave us so many beautiful examples from his own life. Paulus hat uns so viele schöne Beispiele aus seinem eigenen Leben gegeben. Every Christian should internalize the whole chapter of Romans chapter 8. Jeder Christ sollte das ganze 8. Kapitel des Römerbriefs verinnerlichen. One of the best passages of the whole Bible is Romans chapter 8. Einer der besten Abschnitte der ganzen Bibel ist Römer Kapitel 8. Paul is telling us all the trouble that he had to live through. Paulus erzählt uns von all den Schwierigkeiten, die er durchleben musste. In the middle of the trouble he says two powerful things. Mitten in der Not sagt er zwei kraftvolle Dinge. He actually says a lot of powerful things. Tatsächlich sagt er eine Menge kraftvoller Dinge. Aber diese beiden sind wirklich stark. First he says, yet in all these things we are more than conquerors through Christ who loved us. Everything is okay, people. Erstens sagt er, doch in all dem sind wir mehr als Überwinder durch Christus, der uns geliebt hat. Alles ist in Ordnung, Leute. And the second thing he says, zweitens sagt er, remember, he says it in the context of difficult times. Erinnert euch, er sagt es im Zusammenhang mit schwierigen Zeiten. I am persuaded. Ich bin überzeugt, that nothing, dass nichts, not height, not darkness, not nothing, nothing, nothing, nothing. Weder Höhe noch Tiefen, nichts, nichts, nichts. Not presence, not power, not principalities, nothing. Weder Zukunft noch Gegenwart, weder Gewalten noch Fürstentümer, nichts. Ever separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Mich jemals trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Paul's heart was so convinced of the goodness of God found in Christ Jesus. Paulus' Herz war so überzeugt von der Güte Gottes in Christus Jesus. That he could walk through all of the suffering and persecution and confusion just fine. Dass er durch all das Leid, die Verfolgung und die Verwirrung gut hindurchgehen konnte. So in difficult times, keep praising a God that is so good and focus on his goodness. Also lobe in schwierigen Zeiten weiterhin einen Gott, der so gut ist und konzentriere dich auf seine Güte. Drittens. Keep looking at his nature and character. Schau dir immer wieder sein Wesen und seinen Charakter an. Do you know, Debbie had such an incredible story that has helped a lot of people since then. Debbie hatte eine unglaubliche Geschichte, die seither vielen Menschen geholfen hat. When she had a really not so nice accident, kinda not so nice accident. Als sie einen wirklich nicht so schönen Unfall hatte, irgendwie nicht schön. Would you like to share that with me? It fits so perfect. Möchtest du es teilen? Das passt so perfekt. You share it so well. Aber du erzählst es so gut. You don't have to, but if you want to, you don't want to. Huh? Du möchtest nicht. Yeah, would you like to? No, okay. Würdest du es gerne tun? Okay. Yeah, I'll share it. Lasst mich es erzählen. Ich erzähle es. A few months ago, vor ein paar Monaten, Debbie had an accident. Hatte Debbie einen Unfall. I was at the studio for the whole week recording. Ich war die ganze Woche im Studio, um Aufnahmen zu machen. Debbie was cleaning around the house. Und Debbie hat ums Haus herum sauber gemacht. And the house that we rent has a pool. Das Haus, das wir mieten, hat einen Pool. But it has a pool that you can't use. Aber es ist ein Pool, den man nicht benutzen kann. Er hat keine Pumpe, also ist das Wasser nur grün und schmutzig und zieht Moskitos an. So we pumped out all the water. Deshalb haben wir das ganze Wasser abgepumpt. And the pool is probably about 170 deep. Der Pool ist ungefähr 1,70 Meter tief. And Debbie was cleaning with the pressure washer. Debbie hat ihn mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. And because she lives in Brazil. Und weil sie in Brasilien lebt, was wearing flip-flops. Trug sie Flip-Flops. That's what every Brazilian wears. So etwas trägt jeder Brasilianer. And she thought, und sie dachte, I'm young, I'm in my 20s. Ich bin jung, ich bin in meinen 20ern. Willst du die Geschichte erzählen? Okay. Okay. I have to tell from my perspective. Ich muss sie aus meiner Perspektive erzählen. She thought, I can jump over this little ledge here. Sie dachte, ich kann über diesen kleinen Vorsprung hier springen. Plup. Hopp. And then she went like this. Dann machte sie so. Bam, and down into the bottom of the pool. Bam, und landete auf dem Grund des Schwimmbeckens. She tore a piece of her heel. Dabei riss sie sich ein Stück aus der Ferse, ein Stück Fleisch, wie auch immer du es nennen magst, crashed to the bottom of the pool with her head. Und schlug mit dem Kopf auf den Grund des Pools auf. And then she saw blood. Dann sah sie Blut. And then she had to go a long way all the way to the bathroom, in the house, up the stairs. Danach musste sie einen weiten Weg ins Bad zurücklegen, im Haus, die Treppe hoch. And then she sent me a message. Dann schickte sie mir eine Nachricht. Ins Studio. It's kind of said something like this. Sie lautete in etwa so. I kind of had an accident. Ich hatte irgendwie einen Unfall. I kind of fell into the pool. Ich bin irgendwie in den Pool gefallen. Please don't be upset when the whole house is full of blood. Bitte sei nicht böse, wenn das ganze Haus voller Blut ist. Because I couldn't clean it up. Denn ich konnte es nicht aufwischen. And I said, Do you want me to come home immediately? Ich sagte, willst du, dass ich sofort nach Hause komme? She said, I think I'm okay. Sie sagte, ich denke, es geht mir gut. That was on a Monday. Das war am Montag. She was not okay. Es ging ihr nicht gut. Daniel was with us at the moment in Teresina because we were recording. Daniel war zu dem Zeitpunkt bei uns in Teresina, weil wir Aufnahmen machten. And Anna was not happy. Und Anna war nicht glücklich. Because I said to Debbie. Denn ich sagte zu Debbie. Sweetheart. Schatz. Do you want me to take you to the hospital? Möchtest du, dass ich dich ins Krankenhaus bringe? She said no. Sie sagte nein. She said I will not go to the hospital and I will not go to a doctor. Sie sagte, ich will nicht ins Krankenhaus und ich will nicht zum Arzt gehen. Anna didn't like that. Anna hat das nicht gefallen. You know what Anna said to me? Weißt du, was Anna zu mir sagte? She said a woman her age. Sie sagte, für eine Frau in ihrem Alter. Hitting her head that hard. Die sich den Kopf so hart stößt. Is dangerous. Ist dies sehr gefährlich. Because she can have some brain damage. Denn sie kann einen Hirnschaden davontragen. Ihr müsst röntgen lassen. Debbie refused. She refused to let me take her to the hospital. Absolutely refused to. Debbie weigerte sich. Sie wollte nicht, dass ich sie ins Krankenhaus bringe. Sie weigerte sich strikt. Daniel wasn't happy with me or Debbie. Daniel war weder mit mir noch mit Debbie glücklich. Daniel thought it was very irresponsible. Daniel fand das sehr unverantwortlich. So I said to Daniel. Also sagte ich zu Daniel. Rather come home in the evening from the studio. Ich würde lieber abends vom Studio nach Hause kommen. Finding my wife dead on the couch. Und meine Frau tot auf der Couch vorfinden. Then discouraging my wife living a life of faith. Als meine Frau zu entmutigen, ein Leben des Glaubens zu führen. If I have to choose between being a widower or having discouraged my wife. To live a life of faith, I would rather be a widower. Wenn ich die Wahl habe, Witwer zu sein und meine Frau zu entmutigen, ein Leben im Glauben zu führen, dann bin ich lieber Witwer. Sure. Sicher. Sure. If I stand before Jesus, wenn ich vor Jesus stehe, how you answer the question, your wife had such an incredible life still by faith, but you discouraged her. Wie beantworte ich die Frage, deine Frau hatte solch einen großartigen Lebensstil des Glaubens, aber du hast sie entmutigt? Anyhow. Wie auch immer. She was not well. Es ging ihr nicht gut. She was not even able to go from the couch to the chair. Sie war nicht einmal in der Lage, von der Couch auf den Stuhl zu wechseln. She couldn't do it. Sie konnte es nicht. I'm sure she had a really bad concussion. Ich bin sicher, dass sie eine schlimme Gehirnerschütterung hatte. She got up, everything was spinning. Sobald sie aufgestanden war, drehte sich alles und geriet außer Kontrolle. I said, sweetheart, I'm going to cancel the whole week's study. I'm going to stay home with you. Ich sagte, Schatz, ich werde das Studium für die ganze Woche absagen. Ich werde bei dir zu Hause bleiben. She said, no, you will not. Sie sagte, nein, das wirst du nicht. You need to do what you're doing. Sie sagte, du musst tun, was du tust. People need what you're teaching them. Die Leute brauchen das, was du ihnen lehrst. So I left her home. Also habe ich sie zu Hause gelassen. She couldn't even dress herself. Sie konnte sich nicht einmal selbst anziehen. I helped her in the morning. Ich half ihr also am Morgen. Sat on the couch. Setzte sie auf die Couch. Küsste sie zum Abschied. And left. Und bin gegangen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Weißt du, was sie getan hat? She closed her heart to doubt the goodness of God. Sie verschloss ihr Herz vor dem Zweifel an der Güte Gottes. She wrote on a sign in the living room right before her eyes, Jehovah Rapha, the Lord that heals me. Sie schrieb auf ein Schild im Wohnzimmer direkt vor ihren Augen, Jehovah Rapha, der Herr, der mich heilt. On Tuesday, am Dienstag, all she did all day long is focus on the goodness of God and the character of God and the nature of God. Konzentrierte sie sich den ganzen Tag über auf die Güte Gottes, den Charakter Gottes und das Wesen Gottes. When I came home Tuesday night, als ich am Dienstagabend nach Hause kam, she wasn't better. Ging es ihr nicht besser. But the nature of God had not changed. Aber das Wesen Gottes hatte sich nicht verändert. When I came home Wednesday night, als ich am Mittwochabend nach Hause kam, she wasn't better. Ging es ihr nicht besser. But the nature of God had not changed. Aber das Wesen Gottes hatte sich nicht verändert. Thursday night, she was up and walking around. Am Donnerstagabend war sie auf und lief herum. Her foot, that piece that was missing, completely healed. Ihr Fuß, das Stück, das ihr fehlte, war vollständig geheilt. Amen. Ja klar, vollständig geheilt. Never any signs from her head injury. Niemals irgendwelche Anzeichen einer Kopfverletzung. She chose that in time of tribulation to focus on the goodness of God and not on her difficult times. Sie beschloss, sich in der Zeit der Bedrängnis auf die Güte Gottes zu konzentrieren und nicht auf ihre schwierigen Zeiten. And she did something else. Und sie tat noch etwas anderes. I said, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, a lot. Ich sagte, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, und zwar sehr oft. How can you say thank you, Jesus, when there's a piece of your foot missing? Wie kannst du danke, Jesus, sagen, wenn dir ein Stück Fleisch von deiner Ferse fehlt? And you have such a concussion that you can't get up to the bathroom or dress yourself or eat. Und du eine solche Gehirnerschütterung hast, dass du weder auf die Toilette gehen, noch dich anziehen oder essen kannst. Because it did not change that God is good, perfectly good and nothing but good and has nothing to do with accidents and sicknesses. Denn es hat nichts daran geändert, dass Gott gut ist, vollkommen gut und nichts als gut und nichts mit Unfällen und Krankheiten zu tun hat. She had a miracle because she refused to doubt the goodness of God in difficult times. Sie erlebte ein Wunder, weil sie sich weigerte, in schwierigen Zeiten an der Güte Gottes zu zweifeln. In difficult times. In schwierigen Zeiten. The number one thing the devil wants you to do is doubt the goodness of God. Will der Teufel vor allem, dass du an der Güte Gottes zweifelst? Did you hear me? Habt ihr mich gehört? In difficult times. In schwierigen Zeiten. The number one thing the devil wants you to do. Ist das Wichtigste, was der Teufel von dir will? Is to doubt the goodness of God. Don't do it. Dass du an der Güte Gottes zweifelst, mach das nicht. Guys, I will see you at 4 o'clock. Leute, wir sehen uns um 4 Uhr. We have 2 more sessions and I have 20 more hours to teach. Wir haben noch 2 Sitzungen und ich habe noch 20 Stunden zu lernen. See you at 4. Wir sehen uns um 4.